Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, wir werden inshallah ta'ala mit dem kleinen Büchlein weitermachen, und zwar über die 200 Fragen zur islamischen Aqidah, und inshallah ta'ala werden wir über den Glauben an den jüngsten Tag sprechen und die Ereignisse, die damit verbunden sind. Das ist die Frage 102 und die fortfolgende. Erstmal fragt der Autor hier in dem Buch, was ist der Beweis für den Glauben an die Wiederauferstehung? Und natürlich jeder sollte wissen, dass wenn wir über unsere Religion, die Religion des Islam sprechen, dann reden wir über eine Religion des Beweises. Und es ist von größter Aufmerksamkeit für jeden einzelnen Muslim, dass er genau weiß, dass diese Religion ihm an alles verbietet zu glauben, was nicht bestätigt ist im Koran und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich will euch nur ein Beispiel geben. Wenn jetzt zum Beispiel eine Person zu euch kommt, nehmen wir an, ein Christ kommt zu euch, und er praktiziert schon über 20, 30 Jahre seine Religion. Und du fragst ihn, oh du Christ, ich habe eine Frage an dich. Was ist oder was bedeutet die Trinität? Das bedeutet, dass sie sagen, Gott ist einer von drei. Und das ist nicht das, was die Muslime sagen, sondern das ist, was andere sagen und immer noch sagen, liebe Geschwister. Und Allah Azza wa Jal hat das bereits schon im Koran erwähnt. Dieses wurde auch früher schon gesagt, dass Gott einer von drei ist. Du redest mit so einer Person und sagst ihm, wo ist der Beweis dafür, dass Gott einer von drei ist? Was wird er dir antworten? Okay. Du musst einfach daran glauben. Steht das bei ihnen? Nein. Hat Allah das herabgesandt zu ihnen? Nein. Hat Isa a.s., Jesus, ihnen das erklärt? Antwort, nein. Nein und nochmals nein. Die Frage ist jetzt hier, was kann das für ein Glaube sein, wenn du einfach sagst, glaube daran, weil dir die Beweise fehlen. Und genau das ist der Unterschied zwischen unserer Religion, die Religion des Islam, und die Religion von anderen Religionsgemeinschaften, liebe Geschwister, dass unsere Religion tatsächlich auf Fakten stützt, auf Beweise beruht. Und so muss eine Religion sein. Denn dann wirst du auch ruhigen Herzens so eine Religion praktizieren. Aber andere Leute verstehen das Wort Glaube, wenn die Beweise aufhören, wenn der Verstand nicht mehr mitmacht, dann ist das bei ihnen der Glaube. Aber bei uns ist Glaube immer verbunden mit dem Beweis. Und das ist die richtige Religion. Das ist die wahrhaftige Religion. Die Religion der Rechtleitung. Eine Religion, wo du einfach zufrieden damit leben kannst und sagst, ich praktiziere nichts aus meinem eigenen Gelüst heraus, sondern tatsächlich alles, was ich sage und denke und praktiziere, steht in unserer Religion geschrieben. Und das ist der Riesenunterschied. Deswegen, wenn wir dieses Büchlein behandeln, dann fragen wir immer, beziehungsweise der Autor hat immer eine Frage gefragt und dann kommt die Antwort daraufhin, liebe Geschwister, und das ist eine wunderschöne Art zu lernen. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses auch oft mit den Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum gemacht, indem er sie gefragt hat, atadruna, wisst ihr, was dieses und jenes ist? Und sie sagten immer, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Oder Allah azza wa jal hat einige Ayat im Koran, wo er fragt, yas'alunaka an hada wa hada wa hada. Sie fragen dich nach dieser und jener Sache. Dieses ist eine Methodik, wie wir auch unsere Religion richtig lernen können. Was ist der Beweis für den Glauben an die Wiederauferstehung? Natürlich, dieses muss bei dir fest verankert sein, mit voller Gewissheit. Wenn ich dich frage, bereitest du dich auf diesen Tag vor? Und du weißt nicht mal, dass dieser Tag existiert. Wie kannst du dich darauf vorbereiten? Du kannst dich nur darauf vorbereiten, wenn du weißt, dass dieser Tag kommen wird. Dass dieser Tag eines Tages kommen wird. Und so sagt Allah Azza wa Jal in Surah Al-Dhariyat, liebe Geschwister, innama tu'aduna la sadiq. Wahrlich, was euch angedroht wird, ist wahr. Wahr. Und das Gericht bedeutet, der Tag des Gerichts wird ganz sicher eintreffen. Hört hier auf die Wortwahl von Allah Azza wa Jal. Allah hat dieses untermauert mit La. La, wenn wir darüber sprechen im Arabischen, nicht La als Nein, sondern La, eine Unterstützung zur Bestätigung. Innama tu'aduna la sadid. Was euch versprochen wurde, ist wahrlich wahr. Das wird eintreten ohne eine Spur von Zweifel. Das ist die Religion Allahs Azza wa Jal. Und was ist deine Aufgabe, wenn du weißt, dass Allah Azza wa Jal, und wer spricht wahrhaftigere Worte als Allah Azza wa Jal, wenn er dir eine Sache sagt im Koran, dann sagst du, ich habe einen Herrn, der wahrhaftig ist, der über alle Dinge Bescheid weiß, der alles erschaffen hat. Es gibt nichts in diesem Universum, was er nicht kennt. Er ist wahrhaftig und diese Worte, darauf baue ich, weil Allah dir das gesagt hat. Unterschied zwischen dem, was du dir selber in deinen eigenen Gedanken fabrizierst, Unterschied zu dem, was Menschen dir erzählt haben, und ein Riesenunterschied zu dem, was von Allah Azza wa Jal und seinem Gesandten kommt, liebe Geschwister. Das ist die Bestätigung dafür, dass dieser Tag eintreten wird. Der Autor fragt die nächste Frage: Was bedeutet Iman, Glaube an den Tag der Auferstehung, und was schließt er ein? Jeder Muslim muss daran glauben, dass dieser Tag ohne Zweifel kommen wird. Und du musst dich als Muslim auf diesen Tag vorbereiten. Es geht nicht. Und es ist irrational. Es ist unlogisch, dass du an diesen Tag glaubst, aber zugleich nichts für diesen Tag vorbereitest. Du kannst nicht sagen, ich glaube an den Tag, ich glaube daran, ich stehe vor Allah, ich werde zur Abrechnung gezogen bei Allah Azza wa Jal. Er wird mich befragen, was ich in dieser Welt gemacht habe und was ich nicht gemacht habe. Dieses ist immer im Einklang mit deinem Glauben. Wenn du sagst, ich glaube an den jüngsten Tag, ich glaube an die Abrechnung, wie kannst du dann nichts dafür vorbereiten? Das ist nicht die Handlungsweise von einem Muslim. Im Gegenteil, man muss gute Taten machen, die einem davor retten, nicht in das Höllenfeuer einzugehen. Liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat uns diesen Tag in einer ernsthaften Art und Weise beschrieben. Er sagte, wattaku nara walau bishiqqi tamra, und fürchtet das Höllenfeuer, selbst wenn es nur mit einer halben Dattel ist. Wenn du eine Dattel in der Hand hast, dann brich sie in zwei Hälften und gib deinem Bruder die Hälfte. Warum? Weil es kann sein, dass diese Hälfte dich rettet vor dem Höllenfeuer. Schaut mal, wie ernsthaft diese Sache ist. Nimm diese Dattel. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, wer diese Dattel nicht hat, so soll er ein gutes Wort sprechen. Hauptsache, er macht etwas, was ihm davor bewahrt, in das Höllenfeuer hereinzugehen. So ernst ist die Sache, liebe Geschwister. Schaut mal, wie oft wir eine gute Tat machen können und wir machen das nicht. Wir sitzen einfach da und warten ab. Du läufst auf der Straße. Warum machst du kein Dicke? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Zwei Wörter, schwer auf der Waagschale. Von der Waagschale, die am Tage der Auferstehung deine guten und deine schlechten Taten wiegen wird. Warum? Warum läufst du diese ganzen Meter, ohne dass du Dhikrullah machst, ohne dass du Allah Azza wa Jal gedenkst? Das ist verlorene Zeit, lieber Diener. Und du wirst danach gefragt. Und es wird wahrlich für dich ein Verlust sein an diesem Tag, dass du deine Zeit nicht sinnvoll genutzt hast. Subhanallah, es gab einen Bruder in Jordanien, in Al-Urdun, der hat diese Überlieferung gehört. Kalimatan, Habibatan, und ihr kennt diese Überlieferung. Zwei Wörter, die bei Allah Azza wa Jal beliebt sind. Welche Wörter sind das? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Dieser junge Mann hatte nicht viel Wissen, aber jeden, den er begegnet ist, hat er diese Überlieferung genannt. Jeden. Daraufhin haben die Leute das dann auch gemacht. Subhanallah al-azim. Eines Tages musste er einer Operation unterzogen werden und der Arzt hat noch kurz mit ihm gesprochen. Dann sagt er zu dem Arzt: Arzt, vergiss nicht, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Und dann ist er gestorben in diesem Zustand. Subhanallah. Schaut mal, diese Leute haben verstanden. Wenn du wirklich Angst hast vor diesem Tag, wenn du wirklich daran denkst, du stehst vor Allah Azza wa Jal, dann wo ist der Beweis für deinen wahrhaftigen Glauben, wenn du gleichzeitig keine Taten machst? Das passt nicht überein, liebe Brüder und Schwestern. Allah Azza wa Jal sagt, Ya ayyuhan nas, inna wa'ad Allahi haqq, fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya. O ihr Menschen, das Versprechen Allahs ist wahr. du wirst sterben. Und du wirst in ein Grab hereinkommen. Und du wirst von Allah befragt. Und du wirst vor dem Paradies und vor dem Höllenfeuer stehen. Das Versprechen Allahs ist wahr, darum soll euch nicht dieses irdische Leben täuschen. Und wie viele hat dieses Leben getäuscht, liebe Geschwister, bis sie dieses Leben mehr geliebt haben als die Akhira, das Jenseits. Subhanallah. Ist das nicht ein Verlust? Eine Person, du sagst zu ihm, du wirst ein paar Jahre hier leben. Nehmen wir an 60 Jahre, 70 Jahre, gib ihm 100 Jahre. Aber du solltest wissen, in diesem Leben wirst du Krankheit erfahren, in diesem Leben wirst du Prüfung erfahren, in diesem Leben wirst du Kummer und wirst du Sorgen haben, aber nach 60 Jahren stirbst du, das war dann dein ganzes Leben. Oder du bekommst ein Leben, ein ewiges Leben, ein Leben in vollster Zufriedenheit, wo alle deine Bedürfnisse, alle deine Wünsche erfüllt werden. Und du wirst niemals sterben. Entscheide. Ein Mensch, der Verstand hat, wofür wird er sich entscheiden? Für das Erste oder für das Zweite? Für das Zweite. Aber tatsächlich leben viele nach dem Ersten. Warum? Warum? Was ist besser in dieser Welt als in der nächsten Welt? Was? Schaut mal, jeder Genuss geht hier vorbei. Ganz gleich. Was du genießt, nimm nur mal einen schönen Teller, der beschmückt ist, wo du Appetit hast auf so einen Teller. Du isst einen Teller, vielleicht zwei Teller. Manche, mashallah, die machen Dschihad mit Essen. Der isst vier, fünf Teller. Ja, was ist danach? Das, was du am Anfang sehnlichst begehrt hast, wonach dir war, wonach du Appetit hattest, schaut mal, nach drei oder vier Tellern kannst du diese Speise nicht mehr sehen. Im Paradies ist das genau umgekehrt. Je mehr du von einer Sache machst, umso genüsslicher wird sie. Ja, warum tauschst du das mit dem? Hast du nicht verstanden, was es in der nächsten Welt gibt? Hast du nicht verstanden, dass du in der nächsten Welt 33 Jahre alt bleibst, immer wunderschön bleibst, du wirst niemals hässlich werden, niemals alt werden, niemals krank werden und du wirst immer in Zufriedenheit leben? Hast du diese Worte nicht gehört? Und daher sollte ein Muslim ein schlauer Mensch sein. Er nutzt dieses Leben lediglich für was? Um hier die guten Taten zu machen. Für was? Für die guten Taten. Ist es verboten für einen Muslim, dass er genießt? Antwort? Nein. Aber im Halal natürlich, ja. Wir meinen nicht, dass er sich jetzt ein Wildschwein brät und verschiedene Gewürze macht. Im Halal, im Erlaubten. Wenn du im Erlaubten genießt, so hat Allah Azza wa Jal dir das erlaubt. Und später kriegst du den größeren Genuss. Aber wir haben Leute, der will Schweinefleisch essen. Der will, liebe Geschwister, in die Diskothek gehen. Der will Alkohol trinken. Das tauscht er ein mit dem ewigen Leben. Warum? Weil er seinen Gelüsten folgt. Und nicht der Religion Allah Azza wa Jal, obwohl diese Religion genug Gelüste bietet. Ja, Wallah. Selbst dem Mann ist es erlaubt, vier Frauen zu heiraten, wenn er gerecht dabei ist. Überleg. Aber im Jenseits wird er noch mehr bekommen. Warum? Weil Allah Azza wa Jal die Veranlagung des Mannes kennt. Wer hat ihn erschaffen? Allah. Deswegen kann er hier vier Frauen heiraten. Und im nächsten Leben wird er wahrlich noch mehrere Paradies und Frauen bekommen. Wir entschuldigen uns bei den Schwestern. Das war jetzt nur ein Beispiel. Allahu Akbar, die Mailbox wird heute voll sein. Nicht bestimmt, ihr wisst das, haram. Nein, das bedeutet, wenn du weißt, dass dieser Tag dir versprochen wurde, wenn du an diesen Tag glaubst, dann hast du die Pflicht, was zu tun. Gute Taten, liebe Geschwister. Der Autor sagt, zu diesem Glauben, dass man an den jüngsten Tag glaubt, gehört es, dass man an folgende Dinge glaubt. Einmal an die Zeichen und die Vorzeichen der Stunde. Denn die Stunde wird nicht eher eintreten, bis bestimmte Dinge passieren. Subhanallah al-Azim, wisst ihr, dass manche Gelehrte darüber sprechen, dass bereits alle kleinen Zeichen eingetreten sind und manche haben über 360 gezählt. Diese sind alle eingetreten. Das war zu der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als er den Menschen berichtet hat, was alles passieren wird. All diese Dinge sind schon bereits passiert. Hat der Prophet sallam sie gesehen? Nein. Sind sie passiert? Ja. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Denn er spricht nicht aus Begierde, sondern es ist vielmehr eine Offenbarung von Allah azza wa jal. Der Prophet Muhammad sallam hat damals den Sahaba radiallahu anhum gesagt, dass Konstantinopel eröffnet wird. Das war 750 Jahre ungefähr, bevor die tatsächliche Eröffnung passiert ist. Und tatsächlich wurde später Konstantinopel eröffnet, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal hat dieses dem Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mitgeteilt. Zu dem damaligen Zeitpunkt hat Allah Azza wa Jal gesagt, dass die Römer besiegt werden würden. Und das war noch nicht, das ist noch nicht eingetreten. Keiner hat das geglaubt. Aber Allah hat es im Koran geschrieben. Und tatsächlich nach ein paar Jahren ist es genauso gekommen, wie Allah Azza wa Jal das gesagt hat. Diese Zeichen, du musst daran glauben, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns genannt hat. Wir werden gleich inshallah ta'ala auf einige dieser Zeichen eingehen. Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dir darüber berichtet, wenn Allah azza wa jal dir darüber berichtet, dann ist das dein voller Glaube und du darfst nicht daran zweifeln, lieber Bruder und liebe Schwester. Auch zu diesem Ding gehört, dass man weiß, dass jeder sterben wird. Man sagt, ist doch klar, dass jeder sterben wird. Wallahi, bei manchen nicht. Bei manchen nicht. Du siehst manchmal Leute, du sagst denen, ja, guck mal, der ist in der Diskothek gestorben. Warum denn? Das geht doch nicht, der war so jung. Schau mal seine Antwort. Als ob er nichts vom Sterben weiß. Warum wundern wir uns eigentlich bei einem Tod? Ist das etwas Verwunderliches? Antwort nein. Jeder weiß, dass der Tod zum Leben gehört. Aber doch wundern sich alle, wenn jemand tatsächlich stirbt. Eine Person muss nicht 10 Jahre im Todesbett gelegen haben, dass sie wirklich stirbt. Letztens, wir haben gehört von Jugendlichen, die haben geheiratet, das Mädchen ist 20 und der Mann war 22, 23, in Schöneberg, in einem Bezirk in Berlin. Die sind die Treppe hochgegangen, das Mädchen hat nie was gehabt, auf einmal sackt sie zusammen und stirbt. Ohne Religion, ohne Hijab, ohne nichts. Wollen wir jetzt fragen, warum ist sie gestorben? Wollen wir diese Frage stellen? Wo wir doch wissen, der Tod... Er wird kommen, liebe Geschwister. Wer hat den Todeszeitpunkt festgelegt? Nur? Wir wissen nichts darüber. Wann einer stirbt oder nicht stirbt. Es gab Leute, die waren todkrank, haben länger gelebt, als Leute, die kerngesund waren. Das ist die Bestimmung Allahs Azza wa Jal. Dann das Leben im Grab. Das gehört auch zu den Dingen. Das Leben im Grab, liebe Geschwister. Das bedeutet, dass es im Grab für manche Leute etwas Schönes geben wird. Eine Art Paradiesgarten. Und für andere, walayyadu billah, eine Grube von den Gruben des Höllenfeuers. Dass Israfil, alayhi salam, der gewaltige Engel, in das Horn blasen wird. Auf alle Ereignisse werden wir eingehen, inshallah ta'ala, deswegen zähle ich sie etwas schneller auf. Der Glaube an die Schrecken und die Angst am Tage der Auferstehung. Der Glaube an die Schrecken und die Angst am Tage der Auferstehung. Und dass die Menschen versammelt werden. Und dass es Blätter geben wird, worauf die Taten eines Dieners verzeichnet sind. Sie werden fliegen und jeder Mensch wird diese Blätter in die Hand bekommen, manche in die rechte und manche in die Linke. Dann das Aufstellen der Waage, liebe Geschwister, die alle Taten wiegen wird. Dann die Brücke über das Höllenfeuer, Jahannam, worüber jeder Mensch hindurchlaufen muss. Und das Becken des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo die Muslime kommen werden, um aus den gesegneten Händen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu trinken. Auch die Fürsprache. Das heißt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein gutes Wort einlegen wird. Für wen? Für die Muslime. Und das Paradies und die Hölle, über all diese Ereignisse werden wir sprechen. Und jeder sollte eine Sache bedenken. Keine Religion beschreibt die Geschehnisse am Tage der Auferstehung, so wie es der Islam tut. Bitte eine Herausforderung. Bringt Bücher her, die so detailliert, so genau, dass du dir schon Bilder machen kannst, beschreibt, wie die Geschehnisse am Tage der Auferstehung sein werden. Wenn du stirbst, bis zur Auferstehung, steht alles geschrieben und beantwortet in unserer Religion. Wo hast du das woanders? Wo hast du diese Dinge woanders? Lieber Bruder und liebe Schwester, viele sagen, ja, ich weiß, es könnte etwas geben nach dem Tod. Vielleicht werde ich ein Schmetterling, vielleicht ein Fruchtzwerg. Die raten nur herum. Die raten nur herum. Aber schaut mal, ein Muslim kann sagen, wenn ich sterbe, und subhanallah al-azim, und ich denke, bei vielen ist das so, bei mir ist das zumindest so, wenn du manchmal so das Gefühl hast, dass du gleich sterben könntest, dann gehst du schon diese Sachen durch, die du gehört hast von unserer Religion und gelesen hast. Und du sagst, gleich werde ich sterben, dann werden die Engel auf mich herabkommen. Und ich werde sie sehen, wo ich sie jetzt nicht sehen kann. Diese Ereignisse gehen dir durch den Kopf. Und dadurch, dass dir diese Ereignisse durch den Kopf gehen, was passiert bei dir? Du wirst, was wirst du? Ein reumütiger Diener. Das heißt, was kommt dann bei dir gleich? Die Taube, die Reue. Aber einer, der nicht weiß, was passiert mit mir? Was soll er machen? Und das ist eine Gnade von Allah Azza wa Jalla. Wann wird die Stunde sein, fragt der Autor, liebe Geschwister. Niemand auf dieser weiten Welt, weder im Himmel, noch in der Erde, noch auf der Erde, kennt den Zeitpunkt für das Eintreffen der Stunde. Weder ein Prophet, noch ein nahestehender Engel. Und wenn Allah Azza wa Jalla dieses Wissen jemandem gegeben hätte, dann wäre es Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der beste Diener Allahs. Aber heutzutage kommen so Halbverrückte, die erzählen dir, ja, 2000 wird alles vorbei sein. Dann siehst du, der kauft sich irgendwo ein Stück Land auf einer außergewöhnlichen Insel. Ich meine, wenn alles kaputt geht, dann was willst du mit deiner Insel? Wenn die gesamte Welt zerstört wird, was nützt dir eine Insel? Und manche haben Selbstmord gemacht, weil sie diesen Tag gefürchtet haben. Wallah, jetzt werden sie einen anderen Tag fürchten, weil sie dieses gemacht haben. Schaut mal, weil die Leute bestimmte Dinge nicht akzeptieren können in ihrem Leben, dass sie niemals das Wissen darüber haben, was passiert bei ihnen. Sie fangen an herumzuraten und sie fangen an, ihren Gelüsten zu folgen, nur weil sie nicht in der Lage sind, diesen Zeitpunkt zu bestimmen. Haben wir nicht gehört, 2000 sollte Weltuntergang sein? Dann war es 2001, 2002, 2003. Wir grüßen euch 2020. Jedes Jahr haben sie das gesagt. Haben sie recht gehabt? Große Institutionen haben das gesagt. Vor allen Dingen 2000. Die gesamte Welt wird untergehen. Aber das Problem ist, dass diese Leute, die verrückt sind, mit Sicherheit, nicht in Frage gestellt werden. Obwohl sie nur herumraten. Aber diejenigen, die wahrhaftig sind, die werden in Frage gestellt, subhanallah al-Azim. Allah Azza wa Jal, er sagt uns den Beweis dafür, dass niemand den Zeitpunkt für das Eintreffen der Stunde kennt. Yas'aluka an-nas 'an as-sa'a, qul innama 'ilmuha 'inda Allah. Die Menschen, ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sie fragen dich, wann der Zeitpunkt der Stunde ist, wann das Eintreffen der Stunde ist. Sprich, dieses Wissen ist nur bei Allah. وَمَا يُدْلِيكَ لَعَلَّ السَّاعَ تَكُونَ قَرِيبًا. Und was lässt dich wissen, dass der Zeitpunkt oder ob der Zeitpunkt für das Eintreffen der Stunde nicht schon sehr nah ist? Allah hat dieses Wissen bei sich behalten. Kein Prophet weiß darüber Bescheid. Und das ist auch nicht das Entscheidende, liebe Geschwister, dass wir wissen, wann der Zeitpunkt eintrifft. Es ist interessant, natürlich. Jeder möchte sowas gerne wissen. Sag, ja oder nein? Okay. Aber was ist wichtiger? Ein Mann kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und er sagte, ja Rasulallah, mata as-sa'a? O Gesandter Allahs, wann ist die Stunde? Wann wird sie eintreffen? Schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hatte die Antwort nicht. Mit Sicherheit nicht. Aber mit seiner Weisheit und mit der Religion, die Allah Azza wa Jalla ihm gegeben hat, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ihn eine Gegenfrage gestellt. وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا. Und was hast du für diese Stunde vorbereitet? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat ihn von einer wichtigen Frage zu einer noch wichtigeren Frage geleitet. Mal angenommen, du weißt jetzt, nächsten Freitag ist die Stunde. Ja, was wirst du machen? Sitzt du vor deinem Wohnzimmer so und sagst, gleich kommt sie. Was bringt dir das? Was bringt dir das? Aber wenn du etwas vorbereitest für diese Stunde, dann hast du gute Taten, mit denen du morgen wem begegnen wirst? Dein Schöpfer, Allah Azza wa Jal. Wichtige Frage, ja. Aber noch wichtiger, was hast du vorbereitet für diese Stunde? Dann sagte dieser Mann, er sagte, ich liebe Allah und seinen Propheten. Ist das eine gute Tat, ja, oder? Ja. Das ist eine sehr gute Tat. Und schaut mal, subhanallah al-Azim, in einer anderen Überlieferung, ich habe nicht viel gebetet und nicht viel gefastet. Bedeutet von zusätzlichen Gebeten und zusätzlichem Fasten. Nicht, dass einer das falsch versteht. Das meint nicht, dass er die Pflicht vernachlässigt hat. Aber er sagt, ich habe nicht viel gebetet und nicht viel gefastet. Ich habe außerhalb meiner Pflichten nicht viele gute Taten gemacht, außer, dass ich Allah und seinen Gesandten liebe. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und Anas, er berichtet diese Überlieferung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, du wirst mit denjenigen auferstehen, den du liebst. Du wirst mit denjenigen auferstehen, den du liebst. Anas ibn Malik radiallahu anhu, Überlieferung bei al-Bukhari, er sagte, wir haben uns über keine Überlieferung mehr gefreut, als über diese Überlieferung, dass du mit denen sein wirst, den du liebst. Er sagte, ich habe nicht die Taten von Abu Bakr und nicht von Omar, aber ich liebe sie und dadurch werde ich mit ihnen zusammen sein. Was hast du zu tun, außer sie zu lieben? Kannst du es einfacher haben? Okay, ganz im Ernst, können wir die Taten von Abu Bakr machen? Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, der Prophet Muhammad sagte, wer ist heute fastend aufgestanden? Abu Bakr sagte ich. Wer ist von euch heute zu einer Janaza gegangen, zu einem Totenzug? Abu Bakr sagte ich. Der Prophet sallam fragte, wer von euch hat heute einen Kranken, einen Armen gespeist? Abu Bakr sagte ich. Wer von euch hat heute einen Kranken besucht? Abu Bakr sagte ich. Und das war alles zum Zeitpunkt vom Fajr-Gebet. Morgengebet. Das, was Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu in einem kleinen Teil des Tages gemacht hat, wir schaffen das nicht mal in einer Woche zu machen. Wer schafft es, wenn die Taten von Abu Bakr as-Siddiq mit Gehorsamkeit angefangen haben? Wie hat dann die Nacht bei ihm aufgehört? Umar ibn al-Khattab, der hat einmal sein Bestes gegeben. Er hat so viel an Geld gesammelt und er sagte, jetzt werde ich die Hälfte Allah und seinem Gesandten geben. Sie sollen das nehmen. Ich habe mich abgemüht, dieses zu tun. Weil sie haben immer wettgeeifert. Dann kam Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und er sagte, hier, ja Rasulallah. Und das war wahrlich eine Abmühung. Überleg mal, die Hälfte deines Vermögens? Okay, einige von uns haben ganze 500 Euro, die sie besitzen, das ist nicht so viel. Aber stell dir vor, du hättest 200.000, 300.000, 1 Million, davon die Hälfte abzugeben, einfach so für Allah und seinen Gesandten. Wer kann so etwas? Umar ibn al-Khattab gab die Hälfte des Vermögens dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, möge Allah dich segnen. Abu Bakr hat das Ganze gespendet. Abu Bakr hat das Ganze gespendet. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu Abu Bakr, was hast du für deine Familie hinterlassen, O Abu Bakr? Er sagte, Allah und sein Gesandten. Völliges Vertrauen auf Allah. Wer ist der Versorger? Allah Azza. Ist Abu Bakr an Hunger gestorben? Ist Abu Bakr an Hunger gestorben? Nein. Wer vertraut auf Allah Azza wa Jal? Liebe Geschwister, nur diejenigen, die das verstanden haben. Deswegen ist für uns nicht wichtig, wann die Stunde eintrifft, sondern wichtiger ist, was wir dafür vorbereitet haben. Das ist das Wichtigste für uns. Der Autor fragt weiter, was sind die Beispiele von den Zeichen der letzten Stunde? Hudhaifa radiallahu anhu wa arda, Asid al-Rifari, er berichtete, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eines Tages zu ihnen herauskam. Ittala an-Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam alayna wa nahnu natadhakar. Faqal, ma tadhakarun? Qalu, nathkur as-sa'a. Er kam einmal zu den Sahaba radiallahu anhu, während sie über die Stunde diskutiert haben. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, über was diskutiert ihr? Sie sagten, über die Stunde. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Diese Stunde wird nicht eher eintreffen, bis ihr, wie viele Zeichen seht? 10 Zeichen. Bis 10 Zeichen eintreffen werde. Hört mal, welche Zeichen das sind, liebe Geschwister. Und wir sollten eine Sache wissen. Die kleinen Zeichen, wie gesagt, manche Gelehrte sagen, sie sind schon alle eingetroffen. Diese sind in einem größeren Zeitpunkt, in einem größeren Zeitabstand passiert. Aber wenn die großen Zeichen kommen, dann werden sie alle schnell hintereinander kommen. Das ist der Unterschied. Er sagte, Ad-Dukhan wa Dajjal, der Rauch, es wird Rauch in irgendeinem Land geben, liebe Geschwister, und er nannte den Dajjal. Dajjal ist der, wie sagt man im Deutschen? Antichrist. Und es gab keinen Propheten, der nicht vor diesem Dajjal gewarnt hat. Manche Gelehrte sagen sogar, dieser Dajjal existiert schon. Er ist die größte Schöpfung nach Adam a.s. Und erkennbar ist er, dass er wie viele Augen hat? 4, 3 oder? Ein Auge. Und dieses Auge sieht aus wie eine Weintraube. Und auf seiner Stirn steht Käfer. Käfer. Warum? Weil er ein Käfer ist. Subhanallah al-Azim, in einer Überlieferung heißt es, dass die Sahaba radiallahu anhu ihn auf einer Insel gesehen haben. Es gibt hier ein Ikhtilaf der Gelehrten, ob das der Dajjal war oder nicht. Und diese Überlieferung ist authentisch bei ihm, ein Muslim. Er war groß und er war gewaltig. Und dieser Dajjal, liebe Geschwister, wenn er kommt, er wird Eigenschaften, Fähigkeiten haben. Natürlich, wer hat sie ihm gegeben? Allah Azza wa Jal. Die wirken, als ob er ein Gott ist. Wenn er sagt, Pflanzen sprießt aus dem Boden heraus, werden sie aus dem Boden heraus sprießen. Wenn er sagt, regne, dann wird es regnen. Schaut, stellt euch vor, ein Jahil, der so etwas sieht. Was wird er gleich denken? Der ist Gott. Ich meine, wenn einer von uns David Copperfield, Käfer Copperfield sieht, der sagt, boah, boah, so sagt er. Der weiß nicht, dass dieser Mann ein Täuscher, ein Blinder ist. Jetzt stellt euch vor, er sieht wen? Der Jahil, dass er dieses macht. Schaut mal, welche Eigenschaften er hat und wie gefährlich er ist. Deswegen hat der Prophet Muhammad sallam uns gesagt, wenn er irgendwo zu sehen ist, was sollen wir machen? Flüchten in die genau die andere Richtung. Nicht, dass du hier kommst und sagst, ich bin Mu'min und komm mal und so. Ich mach Dauer mit ihm. Sondern wisse, er ist sehr gefährlich. Und du wirst auf ihn hereinfallen. Aber wir haben auch einen Schutz bekommen. Derjenige, der die ersten 10 Ayat von Suratul Kahf lernt, so wird er geschützt sein. Vor ihm möge Allah Azza wa Jal uns vor ihm schützen, liebe Geschwister. Und schaut mal, er wurde auf einer Insel gesehen. Sah. Na. Schaut mal. Wir denken, wir haben die ganze Welt erobert. Warum hat ihn noch keiner gesehen? Schaut mal, wie viele Teile noch unerobert sind. Warum wurde er nicht gesehen? Er ist doch da. Und das wurde authentisch überliefert. Die Welt ist größer als manche denken. Und er sagte, wa tulu'a shams min maghribiha. Und dass die Sonne aufgeht vom Westen. Das ist auch ein Zeichen. Wenn dieses passiert, dann gibt es keine Reue mehr für dich. Das ist so, als ob du einen Engel gesehen hast. Mit eigenen Augen. Warum? Weil wir wissen, die Sonne geht nicht vom Westen auf. In dieser Zeit geht sie vom... Richtig. Vom Westen auf bedeutet, die Sache ist für dich erledigt. Selbst wenn du an diesem Tag so viel weinst, dass ganze Schiffe drüber fahren könnten, Allah wird deine Reue nicht mehr annehmen, weil du ein klares Zeichen bekommen hast. Wa nuzula Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam, dass Isa a.s. herabkommen wird. Zwei Engel werden ihn begleiten, wenn sie ihn herabbringen vom Himmel herunter. Liebe Geschwister, wer weiß den Ort, wo er herabkommen wird? Na? In Mekka. Nein, nicht in Mekka. In Dimashq. Asham. Möge Allah azza wa jalla Asham befreien von diesen Verbrechern. Er wird herunterkommen, sogar beschrieb der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns in einer authentischen Überlieferung bei Bukhari und Muslim, was er anhat. Er hat beige Klamotten an diesem Tag an. Und es tropft Wasser aus seinen Haaren und das sieht aus wie Perlen. Denn Isa a.s. war ein wunderschöner Mensch. War ein wunderschöner Mensch. Schaut mal, eine tugendhafte Schwester, die hat einmal einen Chef gefragt, der Chef, ist es verboten für mich, wenn ich jetzt niemanden hier heiraten, wenn ich hier niemanden heiraten werde, sondern ich warte, bis Isa a.s. kommt und dann mache ich ihnen einen Heiratsantrag. Schau mal, wo manche Schwestern sind, wie sie denken, subhanallah. Möge Allah sie segnen. Schaut mal, Isa a.s., er wird zurückkommen. Was wird er machen? Er wird das Kreuz brechen und das Schwein töten. Er wird das Kreuz brechen und das Schwein töten. Das heißt, er kommt zurück mit Dschihad. Und er wird wen töten? Den Dajjal. Denn Isa a.s. hat in dieser Welt kein Dschihad gemacht. Aber er wird zurückkehren und was machen den Dschihad? Liebe Geschwister, das ist ein geschichtliches Ereignis, was natürlich bestätigt ist. Und er nannte auch von den Zeichen, wa ya'juju wa ma'juju. Ja'juj und Ma'juj, das sind Turkvölker, nicht Türken. Nicht, dass einer sagt jetzt Hepnissen und Gelnissen und so. Das sind Turkvölker. Sie haben eine bestimmte Abstammung. Die haben auch keine besonderen Eigenschaften, außer, dass sie alles aufessen werden, was es in dieser Welt gibt. Und sie werden alles töten, was auf der Erde herumläuft. Solche Verbrecher werden es sein. Deswegen, als der Prophet s.a.w. gesagt hat, von 1000 Leuten werden 999 in das Höllenfeuer gehen. In dieser Rechnung ist wer mit drinnen? Ja, Juj und Ma'juj. Und sie werden viele sein. Dadurch kommt es auch zu dieser Rechnung, liebe Geschwister, weil wenn wir den Hadith hören von 1000 gehen 999 ins Feuer, wer sieht sich als den Erretteten? Ja, Juj und Ma'juj sind mit reingerechnet. Und schaut mal, waren die meisten Menschen immer Gläubige oder Nichtgläubige? Nichtgläubige. Deswegen, natürlich werden die meisten in das Höllenfeuer hereingehen. Wo findest du Leute, die noch beten in der heutigen Zeit? Ich rede über Muslime, nicht über die Kuffar. Schwer. Natürlich werden die meisten Leute in das Höllenfeuer hereingehen, aber Allah Azza wa Jal, er wird diese Leute erniedrigen, die sich für etwas gehalten haben. Allah Azza wa Jal wird ihnen kleine Würmer aus ihren Nacken entstehen lassen, die sie aufessen. So ist ihr Ende. Obwohl sie die ganze Welt getötet haben. Allah Azza wa Jal, er ist zu allem imstande, liebe Geschwister. Und er sagte, وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ. Und es wird drei Erdrutsche geben. خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ. Ein Erdrutsch, wo im... im Osten. وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ. Und ein Erdrutsch im Westen. وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ. Und ein Erdrutsch auf der arabischen Halbinsel. Und er sagte zum Schluss, sallallahu alaihi wa sallam, وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسِ إِلَى مَحْشَرِهِمْ. Und es wird ein Feuer von wo kommen? Aus dem Jemen. Dieses Feuer wird die Menschen zu ihrem Versammlungsort treiben. Diese großen Zeichen, dieses waren alles große Zeichen, die der Prophet Muhammad s.a.w. hier genannt hat, die Welt wird nicht eher untergehen, als wenn diese Zeichen passieren. Warum erzählen wir das? Warum bringen die Gelehrten so etwas auch in ihre Aqidah-Bücher? Schaut mal, liebe Geschwister, einer von euch könnte jetzt zu euch kommen, einer könnte jetzt zu euch kommen und sagen, guck mal, da gibt es so jemanden, der ist wie ein Prophet, der sagt, in einem Jahr ist die Stunde. Für dich ist die Sache klar. Du weißt, er ist ein Lügner, ein Majnun, ein Dajjal. Weil es gibt 30 Dajjal, die kommen werden, die reine Lügner sind, liebe Geschwister. Warum weißt du, dass er ein Lügner ist? Weil du weißt, die Stunde wird nicht eher kommen, bis diese Zeichen passiert sind. Dieses irregehende Volk, diese Schia, möge Allah Azza wa Jalla sie recht leiten. Schaut mal, was sie im Irak machen. Sie machen Abscheuliches in der Moschee. Sie machen Sinner unter der Familie, Inzest. Dann kam eine Person zu ihnen und sagte, was macht ihr hier? Seid ihr größten wahnsinnig? Sie sagten, wenn das Unheil richtig verbreitet ist, dann kommt Mahdi und wir wollen, dass er kommt. Deswegen machen sie Unheil. Schaut mal, liebe Geschwister, wenn du etwas deine Religion lernst, wenn du von diesem Irrweg bewahrt wirst, vor diesem Irrdenken, vor Leuten, die wal'iyadu billah alles verloren haben, was einem Menschen noch zu einem Menschen macht, möge Allah azza wa jalla diese irregehenden recht leiten. Was ist der Beweis vom Glauben an den Tod? Allah azza wa jalla sagt, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرْ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ. Er sagt, azza wa jalla, und wir haben niemals einem Menschen vor dir, ja Muhammad s.a.w., das ewige Leben gegeben. Wenn du aber stirbst, werden sie dann ewig leben? Natürlich nicht. Weil niemand zuvor vor Muhammad s.a.w. hat was bekommen, das ewige Leben. Natürlich, wir wissen, jeder Prophet, bevor er stirbt, bekommt er die Wahl von Allah azza wa jal. Allah azza wa jal zeigt ihm seinen Platz, wo auf ihm? Im Paradies. Und Allah erlässt dem Propheten die Wahl zu entscheiden, ob er hier auf dieser Welt bleiben möchte oder ob er zu Allah azza wa jal zurückkehrt in das Paradies. Wie viele Propheten seht ihr noch auf dieser Welt? Weil sie das meiste Wissen hatten. Und sie haben ihre Plätze im Paradies gesehen. Glaubst du, wenn du deinen Platz im Paradies siehst, wirst du nur noch eine Millisekunde auf dieser Welt bleiben? Wallahi, du kannst mit der hübschesten Frau verheiratet sein und du kannst das gesamte Vermögen an dieser Welt besitzen. Du wirst nicht eine Millisekunde bleiben. Denn was es bei Allah gibt, ist das Beste und das Schönste. Möge Allah azza wa jalla uns das Paradies nicht verwehren. Allah azza wa jalla sagt, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Du wirst sterben, aber auch sie werden sterben. Wie kommt es, dass Leute Muhammad sallallahu alaihi wasallam anbeten, von ihm bitten, wo er doch was? Tot ist. Innaka mayyit. Allah azza wa jalla sagt, du wirst sterben. Und auch sie werden sterben. Ein Streber nach Wissen. Oder ein Mosaisch. Ein Störenfried. Warum ist das wichtig, dass wir so etwas wissen? Gibt es Leute, die dir erzählen, auch in der heutigen Zeit, ja, wir gehen zum Grab XY, wir erbitten von ihm, weil er ist eigentlich noch was? Lebendig? Gibt es solche Leute, die so etwas erzählen? Ah, schaut mal, warum die Gelehrten das in ihre Aqida-Bücher hereingenommen haben. Nein! Dieses ist kein Leben. Wenn eine Person stirbt, dann stirbt sein Körper definitiv. Sein Körper ist tot. Möchtest du einen Toten bitten? Wallahi, du kannst für den Toten mehr machen, als er für dich. Was kann er für dich machen? Nichts mehr. Aber du kannst für ihn was machen? Dua. Also wer ist in der besseren Stellung? Und schaut mal, wie Juhal die Leute sind unwissend, dass sie, die mehr machen könnten für den Toten, zu dem Toten gehen, damit er was für sie macht. Ist das rational? Nein. Aber so ist das, wenn Allah Azza wa Jal eine Person nicht das richtige Verständnis gibt. Diese Leute, die auch auf dem Weg Allahs gestorben sind, wie Allah Azza wa Jal sagt, وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Sage nicht über die Leute, die auf dem Wege Allahs gestorben sind, dass sie tot sind. Vielmehr sind sie lebendig. Lebendig bedeutet ihre Seele, nicht ihr Körper. Ihr Körper ist tot, er ist begraben und dieser Mann kommt nicht mehr heraus aus seinem Grab bis zum Tage der Auferstehung, wo Allah Azza wa Jal befiehlt, dass alle zum Versammlungsort kommen. Dieser ist tot, aber seine Seele von diesem Märtyrer, der als Märtyrer gestorben ist, sie wird um den Thron von Allah Azza wa Jal herumfliegen. Und in Al-Jannah, im Paradies, wird es alles bekommen, diese Seele, was sie begehrt. Von allen Früchten essen, von allem Köstlichen probieren. Das ist der Lohn und die beste Versorgung von Allah Azza wa Jal. Sie werden in Form von grünen Vögeln um diesen Thron von Allah Azza wa Jal herumfliegen. Das ist alles. Aber der Körper ist tot. Das ist entscheidend. Liebe Geschwister, weil manche Leute vergessen, dass diese Leute ihnen nichts tun können. Denn letztendlich, wenn du ein Grab auch anbetest, du bist ein Götzendiener. Warum bist du ein Götzendiener? Man sagt, ich habe doch keine Götze gedient. Doch, denn eine Götze kann genau so wenig machen wie diese Person. Sie kann dir nicht schaden und nichts nützen. Also bist du ein Götzendiener, egal wen du anbetest. Deswegen, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Fatima radiallahu anha gesagt hat, in dieser Welt verlange, was du willst. Ich gebe dir alles. Aber am Tage der Auferstehung kann ich dir nichts nützen. Nichts nützen, was bedeutet das? Das bedeutet, liebe Geschwister, wenn du was machen willst, dann mach es hier und jetzt. Aber geh dann nicht, weil du selber kein guter, praktizierender Mensch bist, zu irgendeinem, der bereits tot ist und dir nichts mehr nützen kann, dass du ihm um etwas bittest, was er dir niemals erfüllen kann. Möge Allah Azza wa Jal uns zum geraden Weg leiten. Allah Azza wa Jal sagt, kullu nafsin da'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Hat Allah hier eine Ausnahme gemacht? Nein, er hat keine Ausnahme gemacht. Deswegen ein kleiner Tipp von mir. Passt auf vor Leuten, die mit Mutashabihat Ayat kommen. Das heißt Ayat, die mehrdeutig sind, wo wir doch klare, eindeutige Ayat haben. Du antwortest mit eindeutigen Ayat. Denn diese Leute, in deren Herzen Krankheit ist, was machen sie? Kommen sie mit eindeutigen Ayat oder mit mehrdeutigen? Mit mehrdeutigen. Um was? Um dich von dem Übel, um dich von dem Übel zu überzeugen, den sie als Krankheit in ihrem Herzen haben. Und eine Person, der nicht viel Wissen in der Religion hat, der könnte tatsächlich denken, dass diese Leute Recht haben. Aber es ist nicht so, liebe Geschwister. Der Autor fragt, was ist der Beweis im Koran und was ist der Beweis im Koran und in der Sunna von der Prüfung und der Bestrafung im Grab? Ich habe beide zusammengefasst. Er hat das unterschieden. Der Autor erstmal gefragt nach dem Beweis im Koran und dann nach der Sunna. Wir fassen das zusammen. Liebe Geschwister, Allah Azza wa Jalla sagt. Und tatsächlich gibt es welche, die nicht an die Strafe im Grab glauben. Allah Azza wa Jalla sagt, An-Naru yu'radun 'alayha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'aun ashadd al-'adhab. Das Höllenfeuer, und passt bitte auf diese Wörter von Allah Azza wa Jalla, das Höllenfeuer, dem sie morgens und abends vorgeführt werden. Eine Strafe, ja oder nein? Das ist die eine Strafe, das Höllenfeuer, dem sie morgens und abends vorgeführt werden. Und am Tag, da sich die Stunde erhebt, anderer Zeitpunkt, und am Tag, da sich die Stunde erhebt, das heißt, wenn die Stunde eintrifft, wird es heißen, lasst die Leute Firauns in die strengste Strafe eingehen. Bedeutet, die erste Strafe ist wo? Im Grab, und die zweite im Jahannam, im Höllenfeuer. Ganz klar. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dieses ist bei Bukhari und Muslim überliefert, liebe Geschwister, und die vorige Ayah ist in Surah Al-Ghafir. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berichtete uns von zwei Männern, die in ihrem Grab bestraft werden. Einer von ihnen hat sich nach dem Urinieren nicht gesäubert, deswegen aufpassen. Wenn man uriniert, dann säubert man sich. Das bedeutet, man wäscht sein Geschlechtsteil. Sowohl wenn du klein machst, als auch groß machst, und das gehört zu unserer Religion, was ich erkläre, dann musst du dich als Muslim säubern. Das Beste ist mit Wasser. Wenn du kein Wasser hast, dann Steine, sprich, heute haben wir keine Steine, sondern, ich meine, wer die Sunna machen will, gerne, aber mit Papier zum Beispiel. Es ist dir erlaubt, dich mit Papier ebenfalls zu säubern, hauptsächlich du säuberst dich. Es gibt Leute, die machen sich lustig über uns. Genau das sind die Leute, die sich nach dem Urinieren und nach dem Toilettengang nicht die Hände waschen, oder hier, du bitte. Aber danach Brötchen belegen. Guten Appetit. Unsere Religion hat uns alles beigebracht. Klein oder groß. Alhamdulillah, sind wir stolz auf unsere Religion, liebe Geschwister. Ibn Abbas, radiallahu anh, er berichtete, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, er ging an zwei Gräbern vorbei und sagte, sie werden gerade darin bestraft. Das bedeutet die Bewohner des Grabes. Und dabei geht es nicht um schwerwiegende Sünden. Was heißt das, dabei geht es nicht um schwerwiegende Sünden? Sind das keine großen Sünden? Doch. Aber wenn man diese Sünden vergleicht mit Schirken oder anderen, dann wirken sie was? Klein. Dabei geht es nicht um schwerwiegende Sünden. Einer von den beiden ging herum und verbreitete üble Rede über die andere. Und der andere pflegte sich während des Urinierens nicht vor der Öffentlichkeit zu schützen. Das war der Grund, warum sie im Grab bestraft wurden. Und bitte passt auf, liebe Geschwister, diese Überlieferung war, bevor der Islam gekommen ist. Diese Überlieferung war in der Jahiliya, in der Zeit der Jahiliya. Das heißt, haben diese Leute auch Gesetze gehabt? Sie haben Gesetze gehabt. Na, was ist mit der einen Person? Er ging herum und verbreitete üble Nachrichten. Das ist einer, er kommt zu dir und er sagt dir, schau mal, der sagt über dich dieses und jenes. Was ist seine Absicht dabei? Er sagt mir das. Was ist seine Absicht dabei? Fitna zu machen, Feindschaft zu stiften zwischen zwei Personen. Deswegen, als einer einmal zu einem Salaf-Gelehrten kam und dieser sagte zu dem Salaf-Gelehrten, es gibt eine Person, der sagt das und jenes über dich, da sagte der Salaf-Gelehrte, hat Shaytan keinen anderen Boden gefunden außer dich, der mir das bringt? Weil das Feindschaft ist. Weil das Feindschaft ist, was du zwischen den Menschen machst. Und wenn eine Lüge darin enthalten ist, ist das noch schlimmer. Selbst wenn das die Wahrheit ist. Du sagst, der und der hat das und das über dich erzählt. Natürlich, was willst du erzeugen? Feindschaft. Wenn das auch die Wahrheit war, du darfst das nicht machen. Weil es wird hier Hass und Groll entstehen zwischen den Herzen und notfalls bringen sie sich um. Schon passiert? Schon passiert. Ha? Aber wenn das Lüge ist, was du sagst, guck mal, der hat das und das über dich erzählt und das ist eine Lüge, so ist dieses noch gewaltiger, liebe Geschwister. Und der andere hat, wie gesagt, sich nicht nach dem Urinieren gesäubert. Bedeutet, er hat einfach seine Hose so angezogen nach dem Urinieren oder sie hat einfach ihre Hose so angezogen nach dem Urinieren, ohne sich zu säubern. Wer dieses macht auf diese Art und Weise, der wird die Strafe im Grab bekommen. Ha? Und die Salaf-Gelehrten sagten, dieses sind die häufigsten Gründe, warum eine Person im Grab bestraft wird. Schaut mal, bis heute schützt man sich nicht richtig vor dieser Strafe. Was ist der Beweis für die Auferstehung aus den Gräbern? Und was ist das Urteil über diejenigen, die dieses leugnen, liebe Geschwister? Natürlich, jedes Thema ist so gigantisch, dass man einige Unterrichtsreihen darüber macht, aber wir wollen einen kleinen Überblick haben, so dass wir uns nicht betrügen lassen von Scharlatanen, die Übles in dieser Religion wollen, liebe Geschwister. Was ist der Beweis für die Auferstehung aus den Gräbern und was ist das Urteil über diejenigen, die dieses leugnen? Allah Azza wa Jalla sagt in Surah At-Taghabun in der Ayah 7: "Za'ama alladhina kafaru an la yub'athu. Qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir." Diejenigen, die ungläubig sind. Subhanallah. Allah fängt so mit der Ayah an. Diejenigen, die ungläubig sind, behaupten, dass sie nicht auferweckt werden, dass sie nicht wieder auferstehen werden. Wie hat Allah sie genannt? Ungläubig. Das bedeutet, wenn du nicht daran glaubst, wenn du das leugnest, bist du ein Käfer. Und es ist gleichzeitig ein Beweis dafür, dass die Wiederauferstehung tatsächlich passiert. Allah Azza wa Jalla sagt, sag aber, ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ja doch, bei meinem Herrn, ihr werdet ganz gewiss auferstehen. Hierauf wird Allah euch darüber befragen, was ihr getan habt. Und dieses ist für Allah ein leichtes. Ein Muslim darf nicht einmal daran zweifeln, dass er auferstehen wird. Aber leider, weil die Muslime heute sich viel mit den Medien der Kuffar beschäftigen, sprich, dass sie Fernsehen gucken von ihnen, sprich, dass sie ihre Sendung gucken, sprich, dass sie ihre Zeitung lesen und so weiter und so fort. Was ist passiert mit der Aqida der Muslime? Sie ist jetzt mittlerweile verdorben. Bis jetzt so ein sogenannter Muslim kommt, er ist vielleicht Mohammed oder Ali. Er sagt dir, bist du sicher mit der Auferstehung? Werden wir wirklich vor Gott stehen, sagt er dir. Woher hat er das? Vom Islam? Nein, er hat das von den Kuffar, liebe Geschwister. Und das ist das Traurige. Deswegen ist es nicht erlaubt für dich, den Worten der Kuffar zuzuhören. Denn sie verderben mit ihren Worten die Aqida. Schaut mal, was Allah Azza wa Jalla sagt in Surah Al-Ma'idah. Samma'una lil-kadhib. Diejenigen, die der Lüge zuhören, la yahdimullah. Allah wird sie nicht richten. Wenn du der Lüge zuhörst, wenn du der Lüge zuhörst, wird Allah dich nicht richtleiten. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du dein Herz Tag ein, Tag aus mit Lüge füllst, wird es so voll sein mit Lüge, dass für was kein Platz mehr ist für die Wahrheit. Und das sehen wir da. Redet mal mit einigen Leuten. Du merkst, dass ihr Herz so voller Lüge ist, so dass sie gar nicht mehr für die Wahrheit empfänglich sind. Möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren. Was ist der Beweis für das Blasen in das Horn und wie oft geschieht dieses? Es wird in das Horn geblasen werden, liebe Geschwister. Israfil alayhi salam, es gibt keinen eindeutigen, hundertprozentigen, authentischen Beweis, dass das Israfil ist, aber die meisten Gelehrten sagen, es wird Israfil sein, der mächtige Engel Israfil, liebe Geschwister. Wenn er, Israfil alayhi salam, in das Horn bläst, dann werden alle Menschen und alle Geschöpfe, alles zwischen Himmel und Erde wird sterben. Weil er einmal in das Horn geblasen hat. Es wird so ein Geräusch sein, dass die Leute daran sterben. Allah Azza wa Jalla sagt im Koran: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Und es wird in das Horn gestoßen. Und alles, was zwischen den Himmeln und auf der Erde ist, wird sterben. Das heißt eigentlich, Sa'iqa bedeutet ohnmächtig werden. Die Gelehrten sagen, das heißt ohnmächtig oder es heißt sterben. Illa man sha'a Allah. Thumma nufiha fihi ukhra. Und danach wird ein zweites Mal in das Horn geblasen. Das heißt, in dieser Eier haben wir authentisch, dass es wie oft geblasen wird? Zweimal. Zweimal, liebe Geschwister. Beim ersten Mal, wenn Israfil alayhi salam in das Horn bläst, wird alles sterben, was zwischen Himmel und auf der Erde ist. Beim zweiten Mal, wenn er in das Horn bläst, dann stehen alle Leute aus ihren Gräbern auf und sie gehen in Richtung Versammlungsort. Wenn du hörst, Israfil alayhi salam wird einmal in das Horn blasen, daraufhin stirbt alles, was zwischen Himmel und Erde ist, dann sagst du, Welche Macht besitzt Israfil? Stell dir eine wichtigere Frage. Welche Macht besitzt der Herr von Israfil, Allah? Welche Macht? Willst du es mit Allah aufnehmen? Schau mal, einer seiner Geschöpfe, Israfil, wenn er in das Horn bläst, alles stirbt. Zwischen Himmel und Erde. Wir reden hier nicht über 10 Geschöpfe. Wir reden hier über ein gesamtes Universum. Was denkst du dann über die Macht von Allah, dem Herrn von Israfil? Möge Allah uns alle Sünden vergeben. Die Geschwister daraufhin, wenn Israfil a.s. das zweite Mal geblasen hat, und manche Gelehrte reden von einem dritten Mal, dann wird alles, was in den Gräbern liegt, auferstehen und zu dem Versammlungsort geführt. Der Prophet Muhammad s.a.w., er sagte uns, wo dieser Ort ist. Er sagte, Asham Ardul Mahshar wal Manshar. Asham ist natürlich, wie wir gesagt haben, in Syrien. Aber Asham eigentlich umfasst die ganzen Gebiete Libanon, Syrien, Jordanien und Palästina. Das ist eigentlich Asham. Okay? Asham ist das Land der Versammlung und der Auferstehung. Das heißt, wo wird der Versammlungsort sein? In Asham. Und manche Tafsir-Gelehrte sagen, die meisten Propheten wurden von wo entsandt? Von Asham. Die zu den Menschen kamen, sie wurden entsandt von Asham, liebe Geschwister. Und schaut, wie schwer dieser Tag sein wird, dass wir verstehen, wie die Art der Versammlung sein wird. An Aisha radiallahu anha, Aisha radiallahu anha, qalat. Sie sagte, Samirtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ich hörte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, yaqul. Er sagte, yuhsharun nas. يوم القيامة حفاتا عراتا غلا. Ich hörte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, dass am Tage der Auferstehung die Menschen barfüßig, nackt und bei den Männern unbeschnitten versammelt werden. Die Menschen, ganz gleich in welchem Zustand sie in den Gräbern waren, und wir wissen, die Erde frisst alles auf, was in ihr ist. Bedeutet, vom Menschen bleibt was übrig oder nichts in den Gräbern? Nichts. Allah wird sie so erschaffen, wie sie ursprünglich waren. Selbst bei den Männern, wo diese Vorhaut nicht vorhanden war, Allah wird sie zurückführen zu der jeweiligen einzelnen Person. Und es ist seine Vorhaut und nicht die Vorhaut von jemand anderem. Und wenn jemand eine Fingerkuppe in dieser Welt verloren hat, Allah wird sie zurückbringen zu ihm. Azza wa Jal, der Allmächtige. Die Menschen werden versammelt, barfüßig, nackt und unbeschnitten. Was ist das für eine Stellung? Schwach oder stark? Schwach. Die Menschen sollen sehen, wer sie sind. Und Allah ist der König. Liebe Geschwister, wer wird der Erste sein, der angezogen wird? Ibrahim a.s. Wie der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, denn sie haben Übles gemacht mit Ibrahim a.s. Leider die Zeit reicht nicht, dass wir dieses erklären. Dann sagte Aisha radiallahu anha, warum? Weil Aisha eine tugendhafte Frau ist. Sie sagte, Ya Rasulallah, An-Nisa'u wa-Rijal, Jami'an, Yanzuru, Ba'duhum ila Ba'd. Werden die gesamten Frauen und Männer sich gegenseitig dabei sehen? Schaut mal, was ihr Kümmernis ist. Schaut, was ihre Sorge ist. Werden die sich gegenseitig sehen? Weil alle sind nackt. Wer stellt so eine Frage? Bitte, wer stellt so eine Frage? Nur eine? Nur eine schamhafte, reine Frau. Heutzutage, die Menschen machen schon hier Yawm al-Qiyama vorher, die sind schon nackt. Oder manchmal bei uns in Berlin, wenn du durch die Straßen läufst, du sagst, Subhanallah, das Yawm al-Qiyama, das wusste ich heute noch nicht. Weil die alle schon nackt auf der Straße sein werden. Er sagte, Ya Aisha, O Aisha, Al-Amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Die Angelegenheit ist viel ernster, als dass die Leute sich an diesem Tag gegenseitig anschauen. Wallahi al-Azim, wenn in dieser Welt ein Topmodel nach dem anderen neben dir laufen würde, nackt, du wüsstest nicht mehr, wo du wohnst. Aber an diesem Tag kann laufen, was will. Du wirst ihnen keine Beachtung schenken, weil die Situation viel zu ernst ist. Du hast nur eine Frage, die dich bekümmert. Komme ich in das Höllenfeuer herein oder nicht? Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Angelegenheit ist viel ernster als das Ya Aisha radiallahu anha wa ardaha. Und Allah azza wa jalla sagt, Yawma nahshuru al-muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqu al-mujrimina ila jahannama wirda. An diesem Tag werden wir die Gottesfürchtigen, möge Allah uns unter ihnen machen, wir werden sie zum Rahman, bedeutet zu Allah Azza wa Jal, wie eine geehrte Gruppe vorführen. Normalerweise hier die Verbrecher der Welt, was bekommen sie? Die bekommen so einen geehrten Aufenthalt, richtig? Wenn sie kommen, kommt Flugzeug, Helikopter, dann kommt der Teppich. Auch wenn er nur 3 Meter läuft, kommt ein Teppich. Je nachdem, wie prominent er ist, bei manchen nur von Ikea, bei manchen holen sie extra einen Perser. Je nachdem, die kommen und legen ihnen das Beste vor. Für wen? Für einen Verbrecher, der die halbe Menschheit getötet hat. Wird das so sein am Tage der Auferstehung? Nein. Da werden die Gottesfürchtigen diesen ehrenvollen Aufenthalt bekommen, liebe Geschwister. Und wir werden die Verbrecher wie eine Viehherde in Jahannam in das Höllenfeuer hereintreiben. Wie sie es verdienen. Die Menschen werden an diesem Tag in 3 Gruppen sein, liebe Geschwister. Was die Gläubigen anbetrifft, so werden sie von Allah Azza wa Jal geehrt werden und sie werden reitend zum Ort geführt. Reiten. Und was für wunderschöne Reittiere sie haben werden. Andere werden gehend zum Ort geführt und die Verbrecher werden auf ihre Gesichter zu dem Versammlungsort geführt. Auf ihre Gesichter! Allah Azza wa Jalla sagt, يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ. An diesem Tag, am Tage der Auferstehung, werden wer? Die Verbrecher, die Höllenbewohner, sie werden auf ihre Gesichter in das Höllenfeuer gezogen werden. Und das Gesicht ist ein geehrtes Körperglied gegenüber den anderen Körpergliedern. Und das Gesicht hat eine ganz andere Schmerzempfindlichkeit als andere Körperteile. Er wird auf sein Gesicht gezogen. Als Erniedrigung für ihn, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal wird an diesem Tag eine Sonne hervorbringen. Eine neue Sonne. Nicht die Sonne, die wir kennen. Und bitte passt darauf auf. Diese Sonne, wie der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Tadnu Shamsum min al-Ardi, die Sonne wird der Erde näher geführt oder näher gebracht. Diese Sonne wird eine neue Sonne sein. Und sie wird lediglich nur 1 Meile über die Köpfe der Menschen entfernt sein. Was ist 1 Meile? Fast ein Kilometer. Dann sagt mir bitte, was machen wir in so einer Zeit, wenn es richtig heiß ist, wo verkriechen wir uns überall hin, wo die Sonne 150 Millionen Kilometer von uns entfernt ist. Und an diesem Tag wird die Sonne nur 1 Meile von den Köpfen der Leute entfernt sein. Was bedeutet das? Sie werden unter dieser Sonne stehen, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, die Menschen werden gemäß ihren Taten schwitzen. Je nachdem, wie ihre Taten waren. Der Schweiß einiger von ihnen wird ihnen bis zu den Knöcheln reichen. Der andere bis zu den Knien. Und wieder ein anderer bis zu seiner Hüfte. Und bei einigen wird der Schweiß bis zu den Schultern reichen. Und bei anderen wieder bis zu dem Hals. Und einige werden von ihrem Schweiß bis zum Mund umgeben sein. Der Prophet Muhammad s.a.w. deutete dazu mit seiner Handfläche auf seinen Mund. Wal-iyadu billah. Und einige werden von ihrem Schweiß völlig umgeben sein. So werden sie verbringen in diesem Schweiß. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn die Sonne darüber ist, was ist dieser Schweiß? Heiß oder kalt? Was ist dieser Schweiß? Heiß, kochend heiß. Er wird 50.000 Jahre in dieser Situation verbringen, bis die Abrechnung kommt, dass er in das Höllenfeuer eingehen wird. Er wartet in Strafe 50.000 Jahre auf die größere Strafe in Jahannam. Wer ist bereit dafür? Wer ist bereit dafür? Liebe Geschwister, dieser Tag wird 50.000 Jahre dauern. Diese Leute, sie werden stehen und dürfen nicht sitzen. Sie werden hungrig sein und werden nichts zu essen bekommen. Sie werden durstig sein und werden nichts zu trinken bekommen. Sie werden müde sein und dürfen sich nicht ausruhen. Sie werden die Hitze nicht ertragen können und dürfen nicht unter dem Schatten liegen. An diesem Tag werden sie bereit sein, alles herzugeben, nur um der Strafe zu entkommen. Kuffar. Und Leute, die gelebt haben, wie Kuffar, möge Allah uns bewahren. Aber schaut mal, wie das für die Gläubigen sein wird. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Hadith von Abu Huraira, er sagte, Yawmul Qiyama ka qadri ma bayna dhuhri wal asr. Am Tage der Auferstehung wird diese Zeit für die Gläubigen so vergehen, wie der Zeitabschnitt zwischen dem Dhuhr und dem Asr-Gebet. Allahu Akbar. Diese Überlieferung ist bei Al-Hakim in Al-Mustadrak und sie ist sahih nach Al-Dhahabi. Rahmatullah. Das bedeutet, liebe Geschwister, was die Leute 50.000 Jahre in Strafe verbringen, verbringt ein Gläubiger wie zwischen Dhuhr und Asr. Und er liegt dabei noch wo? Unter dem Schatten des Thrones von Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Afanaj'alul Muslimin kal Mujrimin. Sollen wir die Muslime behandeln wie die Verbrecher? Das waren einige Fragen, die wir heute inshallah ta'ala von diesem Buch durchgenommen haben. Möge Allah Azza wa Jalla uns noch weitere Stunden mit diesem großartigen Buch verbringen lassen. Möge Allah Azza wa Jalla uns nach diesem Wissen handeln lassen und uns zu warnen, anderen Menschen gegenüber machen, auf dass sie der Rechtleitung folgen. Habe ich etwas Gutes gesagt, es ist von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, es ist von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Hast du jetzt die ganzen Zeichen von der Stunde, wo du jetzt alle gesagt hast, die großen, hast du die der Reihe nach gesagt? Weil ich hatte eigentlich schon mehrmals gehört und gelesen, dass wenn die Sonne vom Westen aufgeht, dass da schon keine Muslime mehr auf der Erde sein werden, dass zu dem Zeitpunkt nur noch Kuffar sein werden und dann ist es egal. Na. Sind diese Zeichen, die der Prophet Muhammad s.a.w. genannt hat, in der Reihenfolge genannt worden? Nein. Und es gibt keine Überlieferung, die diese Zeichen in einer exakten Reihenfolge nennt. Vielmehr haben die Gelehrten diese Zeichen unterschieden. Zwischen kleinen, zwischen mittelgroßen und zwischen großen Zeichen. Aber manche Zeichen können nicht vor anderen sein. Zum Beispiel. Wir wissen, Isa a.s. wird in einer Zeit da sein, wo auch, wer da ist? Dajjal. Das heißt, wir können nicht sagen, erst kommt der Dajjal und dann nachdem die Sonne vom Westen aufgeht, kommt Isa. Das geht nicht. Sondern es gibt bestimmte Dinge, die miteinander verbunden sind. Aber es gibt keine exakte Überlieferung, Wallahu alam, die uns sagt, in welcher Reihenfolge das genau passieren wird. Aber manche Dinge sind klar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Stimmt es, dass die Menschen alle Moslems sein werden oder es keinen einzigen Muslim geben wird, wenn die Welt untergeht? Ja, das ist richtig. Allah Azza wa Jal, er wird ja einen roten Wind schicken, liebe Geschwister. Dieser rote Wind, er wird die Seelen von allen Gläubigen nehmen und auch von denjenigen, die nur ein Körnchen an Wahrheit, an Iman besessen haben. Allah will nicht, Allah Azza wa Jal will nicht, dass sie die Ereignisse miterleben, die jedes Herz sprengen. So nimmt Allah vorher ihre Seelen von allen Gläubigen und dann bleiben nur noch die übelsten aller Menschen auf dieser Welt und dann kommt die Strafe über sie ein. Schaut mal, wie Allah barmherzig ist mit den Gläubigen, liebe Geschwister. Können Sie mir bitte gute, verständliche islamische Bücher empfehlen? Die Frage ist, in welcher Richtung? Wenn du Aqidah, zum Beispiel etwas über Aqidah lesen willst, es gibt dieses 200 Fragen zur islamischen Aqidah, wo wir auch jetzt die Erklärung gemacht haben, dann inshallah ta'ala, kannst du dir das zum Beispiel durchlesen und du kannst auch die Vorträge dazu parallel anhören, damit du die Themen richtig verstehst. Wenn du jetzt zum Beispiel über andere Themen lesen willst, es gibt jetzt mittlerweile ein paar Bücher, die übersetzt wurden. Wie die Übersetzung ist, kann ich nicht sagen, weil vieles wird vom Englischen leider übersetzt. Und wenn im Englischen schon ein Fehler ist, dann wird natürlich im Arabischen dieser Fehler ins Deutsche mit übernommen. Und das ist natürlich manchmal teilweise katastrophal. Aber auch unser Bruder Nail hat ein paar Bücher übersetzt. Möge Allah Azza wa Jalla ihn belohnen. Und ja, es gibt auch das Wort, der Weg, das Buch, der Weg des Verstehens der Religion, wie unser Manhaj ist, wie unser Weg in der Religion ist. Insha'Allah ta'ala, das sind Bücher, mit denen du erstmal anfangen kannst. Und ich habe sie vergessen, für Zeit lang. Darf ein Mann sich eine zweite Frau suchen, wenn er, das hat aber nichts mit dem Thema zu tun, ne? Tak. Okay. Darf ein Mann sich eine zweite Frau suchen, wenn er den ersten nicht genügend Zeit widmet? Nein. Denn er muss, wenn er andere heiratet, wenn er eine Mehrehe vollziehen möchte, dann muss Gerechtigkeit bei ihm das höchste Standard sein. Das bedeutet, was bedeutet Gerechtigkeit? Ich habe jetzt einer für 33,50 Euro was gekauft, dann kaufe ich den anderen auch für 33,50 Euro. Nein, das ist nicht hier gemeint. Sondern die Liebe kann man nicht teilen. Allah Azza wa Jalla hat das gegeben. Es kann sein, dass du manche Ehefrauen mehr liebst als andere Frauen. Das ist normal. Der Prophet sallam hat wen am meisten geliebt? Aisha radiallahu anha wa ardaha. So war das einfach. Die Liebe kann man nicht teilen. Aber der Mann muss jeder gerecht werden in der Zeit, in dem er sich um sie kümmert und in der Gerechtigkeit. Das heißt nicht, dass er einer Frau alles gibt, was sie will und der anderen gibt er gar nichts. Und deswegen, wenn der Mann nicht gerecht dabei ist, dann erfüllt er nicht die Voraussetzung, die Allah Azza wa Jal genannt hat im Koran. Erste Frage. Ich habe zwei Fragen, wenn es geht. Wir sprechen manchmal mit Andersgläubigen, zum Beispiel mit Christen, und die schildern uns, dass sie sich sehr gut fühlen, wenn sie den Schirk machen. Also sie beten zum Beispiel Jesus an, oder sie sagen, Jesus ist der Sohn Gottes, und sie wollen uns ein Gefühl vermitteln, dass sie sich dabei so ruhig fühlen, dass sie ein gutes Gefühl haben. Und die Frage, die ich euch stellen möchte, ist, wie kann das möglich sein, wo sie doch von einer Sünde eigentlich sprechen, die sie für ewig in die Hölle bringt. Also wie können sie sich dabei gut fühlen? Der Bruder sagt, und er stellt die Frage von einer Person, der kein Muslim ist, wenn diese Leute Schirk machen, jetzt zum Beispiel, sie beten etwas neben Allah Azza wa Jal an oder verherrlichen etwas, wie man nur Allah Azza wa Jal verherrlichen kann. Wie kann es sein, dass eine Person sich dabei trotzdem gut fühlt, obwohl das nach unserer Religion eine Sünde ist, die einen für ewig im Höllenfeuer verdammt? Allah Azza wa Jal gibt die Antwort darauf. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُدِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Siehst du denjenigen, deren Taten ausgeschmückt wurden vom Shaitan, so dass er sie als gut sieht. Ist der Shaitan zufrieden damit, wenn sie zufrieden sind? Natürlich, weil so bleiben sie auch bei diesem Schirk, bei diesen schlechten Taten. Na, Wallahu ta'ala ala. Wisst ihr, welche Sure das ist, dass sie mir das merken? In Summa. Und die zweite Frage, wir hören öfter von Leuten. Oder im Vater? In Summa. Also, wir hören öfter von Fällen, dass Leute, die kein Wissen haben, Scheinargumente bringen, mit denen sie beweisen möchten, dass die Sunna nicht erhalten wurde, beziehungsweise sie versuchen sogar zu beweisen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeblich verboten hat, Hadithe aufzuschreiben. Und damit wollen sie unser Vertrauen in die Sunna halt verlieren lassen. Es gibt Leute, und das ist eine sehr gute Frage, die behaupten, dass es nicht mehr wirklich eine authentische Sunna gibt, so dass wir ihr richtig folgen können. Und es gibt Leute, die sagen, der Prophet Muhammad sallam hat doch damals verboten, Hadithe aufzuschreiben. Ich fange erstmal mit dem zweiten Teil an. Das stimmt, der Prophet Muhammad sallam hat am Anfang der Offenbarungszeit verboten, Hadithe aufzuschreiben. Das hatte einen Hintergrund. Dieser Hintergrund war, dass der Koran nicht mit was verwechselt werden sollte, mit den Hadithen. Es gab eine Aufhebung diesbezüglich. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann die Leute aufgefordert, das zu schreiben. Er sagt in einer Überlieferung, ich denke, das war Imam Ahmed, und ich habe diese Überlieferung erklärt, dass die Offenbarung die Wahrheit ist bei der Geschichte des Koran. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu einem der Sahaba, schreib alles, was ich dir sage, denn wahrlich, von meiner Zunge kommt nichts anderes als die Wahrheit. Das heißt, dieses ist bestätigt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das danach angeordnet hat. Aber in der Zeit, wo am Anfang auch der Koran geschrieben wurde, es sollte nicht zu einer Verwechslung kommen. Zweite Sache, wenn die Leute sagen, die Sunna ist nicht authentisch. Allah azza wa jal sagt, wir haben die Ermahnung herabgesandt und wir werden sie bewahren. Was ist die Ermahnung hier? Koran und Sunna. Eine Frage. Allah azza wa jal hat diesen Koran als letztes Buch offenbart. Warum? Damit wir dieses Buch als Rechtleitung nehmen. Eine Frage. Kann der Koran ohne die Sunna verstanden werden? Nein. Beweis. Zum Beispiel, wegen die Gebete zu verrichten, da steht zwar wie oft, aber wie man genau verrichten soll, sieht man das in der Sunna. Sehr. Zum Beispiel, Allah Azza wa Jalla hat dir befohlen, fünfmal zu beten. Okay? Allah Azza wa Jalla hat dir das Gebet befohlen. So. Die Anzahl darüber ist in der Sunna. Wie oft? die Anzahl der Rakat, wie viele Gebetsabschnitte ist in der Sunna. Was man sagt im Gebet ist in der Taib. Wie kannst du beten, wie Allah möchte, wenn du nicht wirklich dieses Gebet vollziehen kannst, wie Allah es möchte? Okay, jetzt eine Frage. Das war nur ein Beispiel von vielen Beispielen. Natürlich, die Beispiele sind tausendhaft. Wie kann Allah Azza wa Jal uns auffordern, diesem Buch zu folgen, wo die Erklärung für dieses Buch in der Sunna ist und es ist nicht mehr da oder nicht mehr authentisch? Passt das? Passt das oder nicht? Niemals. Denn wenn Allah, deswegen sagt Ibn Hazm rahmatullah alayh, bei dieser Ayah, wir haben die Ermahnung herabgesandt und wir werden sie bewahren, natürlich muss die Sunna aufrecht erhalten bleiben, damit der Koran auch letztendlich umgesetzt werden kann. Weil die Sunna erklärt den Koran. Deswegen sagen die Gelehrten, As-Sunnatu Sharhul Quran. Die Sunna ist die Erklärung des Koran. Okay, du musst die Hajj vollziehen. Wie oft machst du Tawaf um die Kaaba? Steht das im Koran? Antwort nein. Richtig? Diese ganzen Dinge stehen in der Sunna. Allah Azza wa Jal sagt, dem Dieb schneidet seine Hand und dem Dieb und der Dieben schneidet beiden ihnen ihre Hände ab. Okay. Ein Dieb hat jetzt geklaut für 10 Cent. Einen kleinen Bonbon. Schneidet man ihnen hier jetzt die Hand ab? Wenn du nur den Koran hättest, ja. Aber die Sunna sagt was anderes. Erst ab einem Dreiviertel Dinar. Wie kannst du das verstehen? Der Richter kann ihnen ja hier nicht die Hand abschneiden und sagen, oh, tut mir leid, ich habe mich geirrt. Sondern das hat beides miteinander zu tun. Du kannst nur den Koran verstehen, das letzte Buch Allahs Azza wa Jal, was er offenbart hat für die Menschen, wenn du auch dazu die Sunna als Anleitung nimmst, wie man den Koran versteht. Deswegen sagen die Gelehrten, der Koran braucht die Sunna mehr als die Sunna den Koran. Weil in der Sunna ist alles ausführlich beschrieben. Aber im Koran, manchmal geht Allah Azza wa Jal nur auf bestimmte Ereignisse oberflächlich ein. Aber die Sunna hat uns das genau erklärt, denn der Prophet Muhammad Sassan hatte nur eine Aufgabe, dass er den Menschen was erklärt, diesen Koran. Und das hat er durch seine Sunna sallallahu alaihi wasallam gemacht. Wie unwissend muss ein Mensch sein, und ich meine unwissend, und ich unterstreiche das tausendmal, dass er denkt, man kann dieses Buch befolgen, wenn die Sunna nicht entsprechend dazu ist, weil diese Sunna gehört zum Koran. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich habe den Koran und etwas Gleiches bekommen. Was ist das Gleiche? Die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und in einer anderen Überlieferung, niemand von euch soll sich gemütlich auf seiner Couch zurücklehnen und sagen, dieses steht nicht im Koran. Weil Koran und Sunna immer zusammengehören. Schaut mal dieses Beispiel von Ibn Abbas radiallahu anhu, das bei Al-Bukhari verzeichnet. Eine Frau kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie sagte zu Ibn Abbas, ich habe das Verbot für das Zupfen der Augenbrauen nicht gefunden. Dann sagte Ibn Abbas zu ihr, lies richtig nach. Geh und lies den Koran, dieses Verbot ist im Koran. Dann ging sie und hat den gesamten Koran durchgelesen. Sie sagte, Ibn Abbas, ich habe das Verbot nicht gefunden. Und tatsächlich, es steht nicht drin, dass man die Augenbrauen nicht zupfen darf. Im Koran steht das nicht drin, sondern in der Sunna des Propheten. Sie kam wieder, sie hat ihm gesagt, ich habe nichts gefunden. So nach dem Motto, willst du mich auf der Nase herumführen? Oder was ist los mit dir, Ibn Abbas? Er sagte zu ihr, das steht drin. Sie sagte, wo? Er sagte, und was euch der Gesandte gibt, das nimmt. Und was der Gesandte euch verbietet, dessen enthaltet euch. Und ich hörte vom Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, Allah verflucht die Frauen, die sich die Augenbrauen zupfen oder die Augenbrauen zupfen lassen. Ernsthaft? Ich dachte, das war jetzt. Mit Make-up. Lasst uns Männer bleiben. Ja. War mit Profi. Ist klar, warum diese beiden Sachen zusammen. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagt in I'lam al-Muwaqqi'in, er sagt, wie übel, oder ich sage es mit seinen Worten, wie dumm ist ein Mensch, so hat er es gesagt, der behauptet, dass die Gelehrten des Islam es versäumt haben, diese Überliefererkette aufrecht zu erhalten. Er sagt, ein Händler, der täglich mit Geld handelt, kann er einen falschen Geldschein von einem richtigen Geldschein unterscheiden? Ja oder nein? Natürlich. Einer, der tagtäglich mit dem Geld handelt, der kann das unterscheiden. Einer, der Autohändler ist, zum Beispiel, sieht er mehr bei einem Auto als eine Person, der keine Ahnung davon hat? Antwort? Natürlich. Jemand, der vom Fach ist, hat mehr Einsicht, etwas zu erkennen, als einer, der nicht vom Fach ist. Und so ist es auch in der Hadith-Lehre. Harun ibn Rashid, Rahmatullah alayh, einer der großen Salaf-Gelehrten, er kam zu einer Person und diese Person war im Gefängnis, weil er ein Heuchler war. Harun ibn Rashid, er hat ihm gesagt, ich werde dich exekutieren lassen. Dann sagte diese Person, warum willst du mich exekutieren lassen? Dann sagte Harun ibn Rashid, du hast falsche Überlieferung unter den Leuten verteilt. Dann sagte diese Person sehr selbstsicher, die sind schon bereits unter den Leuten. Das heißt, ihr könnt nichts mehr tun. Er sagte, Harun ibn Rashid, er sagte, ich werde Abdullah ibn al-Mubarak holen, der wird alle filtern, die schlecht sind. Abdullah ibn al-Mubarak ist Amir al-Mu'minin in der Hadith-Lehre. Er ist einer der größten Hadith-Gelehrten. Na, natürlich diese Leute, sie kennen den von dem. Sie wissen, was ein erfundener Hadith ist und was ein authentischer Hadith ist, liebe Geschwister. Insofern sollte sich keiner beirren lassen. Wenn du deine Aqida richtig lernst, dann wird dich keiner beeinflussen können. Und wisse, niemals kann der Koran ohne die Sunna existieren. Weil dann wüssten wir gar nicht, wie wir diesen Koran zu praktizieren haben. Wie viele Ayat haben wir erklärt, wo? In der Sunna des Propheten zusammen. Wir wüssten niemals, was ihre Bedeutung ist. Sag. Na, Allah ta'ala ala wa ala wa fitam. Viele, die jetzt nicht Muslime sind, wenn sie den Koran lesen, manche sagen, wir haben gar nichts von dem Koran verstanden, sagen sie ja. Richtig, und das stimmt auch. Und sogar bei uns selber. Wir lesen viele Ayat, worum geht es da? Die Leute in der Höhle, wer sind sie? Allah redet dann von einem Hund und dann von das, wer ist das? Kannst du dir jetzt eine Geschichte ausmachen, wenn du das nicht weißt aus der Sunna? Nein. Weil sie auf den Sunna nicht studiert haben. Ja, das ist die Sache. Deswegen, warum soll Allah uns anbefehlen, dass wir diesem Koran folgen, wo wir doch nicht ihm folgen könnten, weil uns die Erklärung dazu fehlt? Hat Allah das verleugnet? A'udhu billah. Na, wallahu ta'ala ala wa a'lam. Es heißt doch, dass Nicht-Muslime auf ewig in die Hölle kommen. Das heißt es nicht, es ist so. Allah Azza wa Jal sagt das. Was ist dann mit Christen, die schon auf der Welt gelitten haben, zum Beispiel Krebs oder so? Ja, das war für sie ein Leiden. Und am Tage der Auferstehung gibt es die Strafe für sie. Vergleicht nicht die Kuffar mit den Muslimen. Wenn ein Muslim eine Krankheit befällt, oder ein Trauer, oder eine Bekümmernis, er wird belohnt dafür. Allah Azza wa Jalla streicht ihm damit Sünden. Allah reinigt ihn damit. Allah prüft ihn damit. Aber am Tage der Auferstehung wird er dafür diese Zeit, in der er gelitten hat, noch schöner bekommen. Weil er ein Muslim ist, weil er den Glauben an Allah Azza wa Jalla hat. Wollen wir sagen, jemand kriegt bei Allah das Beste, wo er Allah verleugnet? Wollen wir über jemanden sagen, er kriegt bei Allah das Beste, wo er über Allah lügt? Lüge, die Allah Azza wa Jalla zornig macht, wollen wir sagen, dass jemand das Beste bei Allah Azza wa Jalla bekommt, zum Beispiel die Kuffar, wo sie doch sagen, Allah hätte einen Sohn? Was ist das für ein Glaube, liebe Geschwister? Das ist nicht unser Glaube, das ist Glaube von irgendjemand. Aber wir als Muslime, wir haben den Glauben, dass jeder, der dem Islam folgt, dass er ein Gläubiger ist und dieser wird natürlich anders behandelt als die Kuffar. Und niemals wird Allah beide gleichzeitig oder auf gleichem Stand behandelt. Das ist unsere Religion. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Und das war wieder eine große Ehre für uns, dass ihr uns eingeladen habt. Jazakumullahu khairan. Möge Allah Azza wa Jalla euch das Paradies dafür geben. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von der Shaitan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.